Es ist Samstag. Wir sind auf der großen Demo gegen Zwangsräumungen und in Solidarität mit der Friedel. Es sind bestimmt 1000 Leute, die hier gekommen sind, um die drohende Zwangsräumung nochmal abzuwenden. Etwa um 21 Uhr am Samstag setzte sich der Demozug vom Oranienplatz in Bewegung und es war deutlich zu merken, wie entschlossen die Leute sind. An der Stimmung, an den Sprüchen, aber auch am Lauftempo. Okay, wie läuft denn die Demo so? Ja, die Demo läuft sehr schnell, wie ihr vielleicht jetzt im Interview auch hören werdet, wenn ich ein bisschen tiefer durchatme. Es gibt aus vielen Teilen der Demonstration immer wieder verschiedene Parolen. Wir biegen jetzt gleich in die Friedelstraße ein und schauen wir mal, wie sich das hier entwickelt. Die Demo ist bestimmt die Demospitze ist 300 Meter vor uns. Ich bin ganz gespannt, wenn wir jetzt um die Ecke rumkommen. Es gab schon eine tolle Pyroshow und einen Riesenbanner von der Lause 10, die ebenfalls verdrängungsbedroht ist. Und ja, wir sind ja kein Einzelfall, aber es ist immer wieder schön zu sehen, dass sich Leute gegen diese ganzen Schweinereien auch wehren. Aber das ganze Wochenende ist ja was los, da habt ihr ja viel schon gemacht und noch geplant. Oh ja, also jetzt in der letzten Woche haben wir uns nochmal richtig ins Zeug gelegt, wir haben Freitag schon ein großes Konzert. Ja, wir sind hier in der Friedelstraße, hier wird es nochmal lauter. ein großes Konzert gemacht, wo wir unter anderem Terrorgruppe gespielt haben und PTK und Turntable Hoods und richtig gute Bands, viele Redebeiträge von Leuten wie der Berliner Obdachlosenhilfe oder der antirassistischen Gruppe Corazol, die mit bei uns in der Friedel aktiv sind, aber auch die Gruppe für eine Gesellschaft ohne Kneste oder die Riga 94, also viele verschiedene Gruppen, insgesamt 11 Redebeiträge, großer Erfolg, zeitweise über 1000 Leute über den ganzen Abend verteilt, bestimmt 3000, man weiß es nicht, zählt ja auch Gott sei Dank keiner mit. Dann jetzt gerade die Demonstration, die nochmal zeigen soll, dass wir entschlossen sind, dass wir gut mobilisieren können. Und Sonntag dann nochmal ein Kiezspaziergang, wo wir das Ganze in den Kontext setzen. Die Friedel 54, der Kiezladen ist kein Einzelfall. Die kapitalistische Verwertung der Stadt zeigt sich in Neukölln überall. Es zeigen sich auch überall Häuser, die sich wehren. Denn nur so erfahren wir überhaupt die Geschichten, die dann bei dem Kiezspaziergang erzählt werden. Wir laufen 3 Stunden durch den Kiez eben und zeigen Häuser, wo ganz viele Airbnb-Wohnungen drin sind. Ich meine, in Berlin werden allein jeden Tag über 10.000 Wohnungen als Ferienwohnungen bei Airbnb angeboten, während gleichzeitig viele Menschen in Turnhallen schlafen müssen. Das ist eine Riesenschweinerei. Dagegen gab es Ferienwohnungenbesetzungen in Neukölln, da werden wir hingehen. Den Slogan, ob Nuri, ob Kalle, wir bleiben alle, den kennen bestimmt viele. Hinter der Nuri steckt eine reale Person, die hat am Maybachufer gewohnt. Da gehen wir vorbei. Wir gehen vorbei, wo Google einen neuen Campus aufbauen will. Was einerseits die Gegend aufwertet, andererseits ist Google aber auch ein krasser Konzern, der krasse Überwachungstechnologien gerade entwickelt und auf jeden Fall ein ganz großes, quasi neue Herrschaftsmechanismen einfach entwickelt. Da müssen wir auch wachsam sein. Da gab es ja jetzt auch Kongresse und Zeitschriften. Da ist es auch ein spannendes Thema, sollte man dranbleiben. Und all das werden wir zeigen und am Ende endet es auch beim Amtsgericht und beim Rathaus, weil letzten Endes sind das Institutionen, wo man leider dann immer wieder nicht vorbeikommt, selbst wenn man das nicht möchte, alle MieterInnen, die irgendwie Probleme haben, ungerechtfertigte Mieterhöhungen und Kündigungen, die sehen sich immer wieder da wieder. Leider muss man auch da kämpfen und ja, das wird alles gezeigt. Und dann gibt es Dienstag und Mittwoch jeweils noch abends Kundgebungen und Donnerstag soll ja der Räumungstermin sein. Die Bullen sind immer sehr kreativ, wenn es darum geht, Zwangsräumung durchzusetzen. Also unser Gesamtkapitalist Deutschland bewahrt eben auch Kapital, schützt auch Kapital, was gar keine Steuern in Deutschland zahlt. Eigentum ist heilig. Und wir sind Gotteslästerer und wir werden diesmal eine Zwangsräumung verhindern. Friedel bleibt. Wir bleiben alle. Eine schöne Situation gab es dann am Görlitzer Bahnhof, als am Wegesrand eine Gruppe von People of Color mit einem Black Lives Matter Transparent stand und begann, eigene Demosprüche zu rufen, die dann zügig von der Demo beantwortet wurden. Als wir dann tatsächlich vor die Friedel 54 kamen, war enorm was los. Von vielen Balkonen wurden Transparente runtergehängt oder die Leute schepperten mit ihren Töpfen. Zum Schluss möchten wir noch die Redebeiträge dokumentieren, die es bei der einzigen Kundgebung in der Oranienstraße gab. Ja, hallo, hast geldig, sage ich mal, weil wir vor türkischen Läden stehen, vor dem Späti und vor der Schneiderei. Die sind beide von Verdrängung bedroht. Der Schneiderei hat der neue Eigentümer eine 100%ige Mieterhöhung angeboten und auf den Späti hat er keinen Bock. Er meint, dass Spätis zuständig sind für Gentrifizierung und Touristifizierung. Dabei lässt er außer Acht, dass die Familie hier seit 30 Jahren lebt. Die Familie Tunsch vom Späti und die Familie Kabacaolo von der Schneiderei kämpfen hier für ihren Verbleib, für den Erhalt ihrer Lebensexistenz. Und wir bedanken uns und sie bedanken sich ganz herzlich, dass die Friedel 54, die Demonstration für die Friedel 54 auf ihrem Weg hier den Zwischenstopp macht. Wir bleiben alle! Ihr seid herzlich eingeladen, am Donnerstag, den 13. Juli, gemeinsame Zwangsräumung verhindern und den Späti und der Schneiderei und Ora 35, der Initiative, die die Läden unterstützt, nach Grunewald zu gehen, euch in Grunewald zu treffen und dem Besitzer der Bauwerk Immobilien GmbH einen Besuch abzustatten. Bleibt bitte informiert und erkundigt euch. Bevor ihr weiterzieht, möchte ich noch über etwas Unerfreuliches sprechen. Und zwar sind wir und Freunde von uns immer wieder mit Vorwürfen konfrontiert worden, dass aus dem Spätkauf heraus bei einer pro-kurdischen Demonstration Provokationen geschehen seien. Einmal sagte man, da wäre eine türkische Fahne gehangen und die Anschuldigungen gehen jetzt sogar noch weiter, dass sie sogar der Wolfsgruß gezeigt wurde. Dazu möchte die Familie des Spätkaufs, die Familie Tunsch, eine kurze Stellungnahme abgeben. Sie sind selber sehr betroffen und verletzt von den Vorwürfen und sie wissen auch nicht, wo das herkommt. und sie würden sowas nie machen. Aber wenn ihr sowas hört, dann sagt den Leuten, dass sie herkommen sollen und mit den Leuten darüber sprechen sollen, von Face to Face. Kasche, omos, omosa, Faschisme, Kasche, omos, omosa. Okay, es geht noch nicht weiter, das war eine Fehlinformation. Es gibt noch einen kurzen Beitrag und einen längeren, einen Beitrag aus Friedrichshain, der kommt jetzt. Ja, hallo. Erstmal Solidarität mit der Friedel 54 und allen von Zwangsräumung bedrohten Menschen. Wir Nachbarinnen aus dem Nordkiez, Friedrichshain, und wir von der Aktionsgruppe Riga 71-73 gegen Gentrifizierung und gegen die CG-Gruppe und allen Geld- und machtgierigen Totalversagern grüßen alle, die heute gekommen sind, um sich lautstark den Protest gegen die Räumungsabsicht, gegen die Friede 54 anzuschließen und allen Gentrifizierungshandlangern des völlig überflüssigen Finanzkapitals den Chaos zu machen. Im Nordkiez Friedrichshain stemmen wir uns seit über einem Jahr mit vielen Protestaktionen gegen die luxuriösen Bauprojekte auf beiden Seiten der Riga-Straße 71, 73 und 36, 39, wie unter anderem den seit Januar täglich stattfindenden Kiez-Scheppern vor den Bauzäunen, und lassen nicht so unversucht, diesen renditegeilen Durchkantifizierern die rote Karte zu zeigen. Nun reiht sich die Friede 54 ein, in unser Ansinnen, Vertreibung und Verdrängung aufzuhalten, in einer immer reicher werdenden Stadt, in der Ausgrenzungen und Zwangsräumungen zur Tagesordnung gehören. Die Stadtentwicklungspolitik versagt seit Jahrzehnten auf ganzer Linie und will uns nach Vorbild des umarmenden Kapitals beschwichtigen, indem sie uns beispielsweise BürgerInnenbeteiligung vor die Nase halten als angebliche Beteiligungsverfahren, die mit Beteiligung nichts zu tun haben. Sie sind eine Farce. Wir scheißen auf eure vermittelnden und befriedenden runden Tische, die niemals auf Augenhöhe mit allen Beteiligten stattfinden sollen. In unserem Kiezen ist Krieg. Jeden Tag. Der Krieg heißt Verdrängung. Er ist meist eher unsichtbar, aber oft genug unglaublich brutal. Die politischen VertreterInnen, die dem Kapital schon lange hörig sind und LobbyistInnen Tür und Tor geöffnet halten, aber zeitgleich auch die einkommensschwachen und benachteiligten Menschen, die hier wohnen, draußen vor der Tür bleiben, haben keinerlei Legitimation. Wir sind der Kiez. Und wir wollen uns aktiv beteiligen, was in unserem Lebensumfeld passiert, was hier gebaut werden kann und darf. Und wir wollen entscheiden, was hierher passt oder nicht. Wir sind in der Lage, in selbstorganisierten Strukturen unser Lebensumfeld zu gestalten. Kapitalistenarsche und politische Totalversager zwingen uns in einen Krieg von oben gegen unten und umgekehrt. Christoph Grün und seine Kotzcrew von der CG-Gruppe mit ihrer Greenwashing-Strategie werden von der allseits versagenden Politik gerne auch noch freundlichst begrüßt, indem man ihnen zum Beispiel die millionenschwere Asbestsanierung am Steglitzer Kreisel abnimmt. Sie schwadronieren peinlich esoterisch und abgehoben in ihren Hochglanzauftritten von Immobilien der vierten Dimension, in denen sie eine zahlungskräftige Mieterschaft aus dem internationalen Pool auf dem rein digitalen Wohnungsmarkt wie ein UFO ins völlig verdichtete, hyperangesagte Friedrichshain holen. Wir, die verbliebenen, noch nicht herausgentrifizierten MieterInnen eines ehemaligen ArbeiterInnen-Kiezes, wehren uns gegen diese perfide Art der Vertreibung. Nein, der Kiez will euch nicht! Wenn die CG-Gruppe in ihren Broschüren Wohnungen für die zahlungskräftige Kundschaft propagiert, es gehe nicht nur um Grundstücke, sondern um die Veränderung ganzer Stadtteile, verstehen wir das als Kampfansage. Wir wehren uns und bleiben ein widerständiger, rebellischer Kiez. Wir werden nicht aufhören, uns für einkommensschwache Menschen, Flüchtlinge und lebbare Kieze in gewachsenen Strukturen zu verwenden. Unser Zorn auf durchkapitalisierte Verhältnisse. Unsere Wut auf kriminelle Stadtverdichter, Renditegewinnler und Abzahler von allseits blasigen Strukturen könnte nicht größer sein. Aber wir wenden uns nicht generell gegen den Zuzug Menschen jeglicher Couleur. Wir wenden uns gegen die Haltung dieser Menschen, die in ihrem Tun und ihrem Konsumausdruck sichtbar wird. In diesem Kiez in ganz Berlin wird diese phlegmatische, unreflektierte, prokonsumistische und kapitalismusunterstützende Haltung immer sichtbarer, unerträglicher, immer dreister, immer unerträglicher. Wir wollen das hier nicht. Wir brauchen das nicht. Niemand braucht das. Schon gar nicht ein ganzer Globus, der vor Klimawandel ächzt und stöhnt. Wir werden es nicht zulassen, dass man uns mit Stahlbeton, Hochglanzbauten unsere bunte Lebensmentalität wegzementieren will. Wir werden es nicht zulassen, dass uns eine A100 samt Kongresssender und anderen Wahnsinnigkeiten einkreist, um mit der eh schon höchsten Feinstaubbelastung Europas durch die Frankfurter Allee den Atem nimmt. Wir werden profitgeilen Egozentrikern mit einer nur der Geldvermehrung hörigen Weltsicht ihre Baulegitimität nehmen und ihre schatzzerstörende Haltung angreifen und allen spekulierenden Brexit-Neuankömmlingen in Berlin von der Londoner Börse den Weg in den Exit weisen. Ihr habt hier nichts zu suchen. Wir werden euch nicht nur verjagen, wir werden auch die Grundlage eurer alles anmaßenden Vereinnahmung und von Lebens- und Freiräumen freidenkender und für sich selbst entscheidender Menschen aus den Köpfen verblasen. Wir werden uns weiter organisieren und zusammenschließen mit allen, die von Gentrifizierung und kapitalistischem Anmaßungswahn die Schnauze voll haben. Der Kapitalismus in seiner Gleichmacherei und Gleichschaltung aller Lebensräume greift wie die Pest um sich und durchdringt alle Bereiche unseres Lebens bis in die letzte Körperzelle in einer Unerträglichkeit, die genauso unvergleichlich ist. Jetzt soll erneut eine Basis des Widerstands gegen diese Pest platt gemacht werden. Ein Ort, in dem wir uns begegnen können, in einem immer kleiner werdenden Raum einer Subkultur, die schon lange wegweisend ist, wie man weltweit mit solidarischen Strukturen und in Selbstorganisation ein unhierarchisches Gegenmodell leben kann. Quer und bunt, nicht kommerziell und absolut konträr zu staatlichen Gebilden einer Finanz- und Wirtschaftselite, die sich einzig die Ausbeutung des Globus auf den Rücken der Schwachen zu eigen macht und ihren BürgerInnen Demokratie und Teilhabe vorheuchelt. Wir werden uns mit aller uns zur Verfügung stehenden Kraft den kapitalistischen Herausforderungen stellen und uns aktuell insbesondere dafür einsetzen, dass die Friedel 54 den Kampf für die Erhaltung dieses Freiraumes gewinnt. Wir sind laut und solidarisch mit allen von Räumung und Verdrängung betroffenen Menschen. Unsere Solidarität gilt auch unseren unmittelbaren NachbarInnen in der Riegerstraße 94 samt Kaderschmiede, die perspektivisch, wenn es denn einen neuen Geschäftsführer, Vorzeigeidioten geben wird, ein neuer Prozesstermin in Sachen Räumungsversuch erwarten durfte. Wir sind viele, wir sind stark und widerständig und wir werden jeden Tag mehr. Und wir werden euch Kapitalismus-Junkies einen heißen Sommer bescheren. Wir gehen nach Hamburg und werden kraftvoll auftreten und diesen seelen- und erdzerstörenden Kapitalismus trockenlegen. Auf nach Hamburg! One struggle! One fight! Hippie mis Carriotus! Hippie mis Carriotus! Wir bleiben alle! Wir bleiben alle! Okay, jetzt noch eine kurze Durchsage. Passt alle aufeinander auf. Hier nochmal die Nummer vom EA. Der EA ist geschaltet. Ist auch eine wichtige Nummer für Donnerstag. Da ist er auch wieder geschaltet. Und zwar 030 für Berlin, 69 und 5 mal die 2. Also 030 69 22 22 2. Da könnt ihr anrufen, wenn ihr Festnahmen seht, wenn ihr in Fällen von Repression, bitte tut das. Das ist total wichtig, dass wir auch auf unsere Gefangenen oder in Gewahrsam genommenen Leute aufpassen. Genau. Dann solidarische Grüße auf jeden Fall an alle weiteren Leute, die kämpfen. Wir werden an einigen Häusern noch vorbeikommen, sei es Lausitz 10, sei es das Café Vertikal, wo ja das Café Filou gerettet werden konnte. An alle möglichen, an die Oppelner Straße 28, an die Kopenhagener 46, an die Friedelstraße 44, wo wir vorbeikommen werden. Überall wehren sich jetzt Menschen, das ist wunderbar. Auch solidarische Grüße natürlich in Friedrichshain zur Riga 94, zu den ganzen Projekten, die sich dort wehren, aber auch über die Berliner Grenzen hinaus, sei es das Black Triangle in Leipzig oder die neuen Besetzungen in Hamburg oder Bochum. Das ist großartig. Hoch die Solidarität. Zur Friedel muss ich wahrscheinlich nicht mehr so viel sagen. Ihr seid ja schließlich hier. Ist eine absolute Schweinerei. Wir hätten das Haus selbst organisiert übernommen. Das hat nicht geklappt. Die neuen Eigentümer haben das Haus gekauft in dem Wissen, dass sie uns räumen werden. Das steht mit dem Kaufvertrag drin, dass es um eine Räumungsklage geht. Sie haben den Konflikt gesucht. Sie kriegen den Konflikt. Auch die Stadt und die Politik hätte ein Vorkaufsrecht einsetzen können. Sie hätten das Haus übernehmen können. Sie meinten, es sei nicht möglich. Dieses Jahr wurde bewiesen mit einem Haus in Neukölln, mit der Liebener Straße 10. Es gibt das Vorkaufsrecht und es ist möglich. Sie wollten es nicht. Es war ihre politische Entscheidung. Sie wollten den Konflikt. Sie kriegen den Konflikt. Und man muss davon ausgehen, dass sie denken, wir seien zu schwach, so einen Konflikt zu führen. Beweisen wir am Mittwoch und am Donnerstag, dass wir Zwangsräumung verhindern können. Friedel bleibt, wir bleiben alle. Für eine laute kämpferische Demo, passt auf euch auf und zeigt, dass wir Zwangsräumung verhindern können und die Stadt von unten aufbauen und gestalten können. Damit geht unser Samstagsspezial zur Friedel 54 zu Ende. Wir werden auch in den kommenden Tagen und während des Räumungsversuchs weiter berichten. Bleibt dran, kommt nach Berlin, unterstützt die Friedel.